des Todes Furcht und Schmerz erweckt nicht mein getröstet Herz. Will er vom Himmel sich bis zu der Erde lenken,